Verschiedene Menschenarten. Je nachdem, in welcher Gegend der Welt wir heute leben, unterscheiden wir Menschen uns äußerlich ein bisschen voneinander. Und wir sprechen verschiedene Sprachen. Egal, ob du nach China oder Italien, nach Grönland oder Südafrika reist, du triffst überall dieselbe Art Mensch. Natürlich haben Chinesen, Italiener, Grönländer und Südafrikaner unterschiedliche Haar- und Hautfarben. Doch unter der Haut stecken überall die gleichen Körper und die gleichen Gehirne. Mit gleichen Fähigkeiten. Chinesen können Italienisch lernen. Grönländer und Südafrikaner können zusammen Fußball spielen. Und alle gemeinsam können sie ein Raumschiff bauen. Dabei ist es eigentlich merkwürdig, dass auf der Welt nur eine einzige Menschenart lebt, oder? Wo es doch so viele verschiedene Ameisen, Schlangen und Bärenarten gibt. Im kalten Grönland leben Eisbären, in den kanadischen Bergen Grizzlybären, durch die Wälder Rumäniens streifen Braunbären, durch die chinesischen Bambushaine Pandas. Warum also gibt es nur eine Menschenart? Tatsächlich war das nicht immer so. Über einen sehr langen Zeitraum war unser Planet Lebensraum für viele verschiedene Menschenarten. Rund um den Globus hatten es die Menschen mit ganz unterschiedlichen Tierarten, Pflanzensorten und klimatischen Bedingungen zu tun. Manche Menschen siedelten sich im eisigen, verschneiten Hochgebirge an, andere an heißen Tropenküsten. Einige verschlug es in die Wüste, andere in Sumpfgebiete. Mehr als 1 Million Jahre lang passten sie sich den besonderen Lebensbedingungen ihrer jeweiligen Umgebung an. Und dabei entwickelten sie sich zu unterschiedlichen Menschenarten, ähnlich wie die Bären. Wie kann es also sein, dass die Menschen heutzutage alle derselben Art angehören? Was ist mit den anderen Menschenarten passiert? Eine schreckliche Katastrophe hat sie ausgelöscht und nur unsere heutige Menschenart überlebte. Was das für eine Katastrophe war? Darum wird ein großes Geheimnis gemacht. Die Leute sprechen nicht gerne darüber. Ein Grund mehr, das Geheimnis aufzudecken, oder? Doch vorher sollten wir uns noch kurz anschauen, welche Arten von Menschen früher auf der Erde gelebt haben.